Erster über die Ammoniter sagt Gott, dass Israel immer noch Erben hat, obwohl das Volk von Milkom deren Städte unrechtmäßig besetzt hat. Zweiter deshalb wird Gott Krieg über die Stadt Rabba bringen, damit sie zerstört wird und Israel sein rechtmäßiges Land schließlich zurückbekommt. Dritter die Bewohner von Hesbon und Rabba sollen laut klagen, weil ihr Gott Milkom zusammen mit seinen Priestern und Anführern in die Gefangenschaft gehen muss. Vierter die stolze Stadt sollte nicht mit ihrem Reichtum prahlen, da sie fälschlicherweise glaubt, dass niemand sie jemals angreifen könnte. Fünfter Gott wird von allen Seiten Schrecken über das Volk bringen, so dass alle Menschen fliehen müssen und niemand die Flüchtigen wieder einsammelt. Sechster nach dieser schweren Zeit wird Gott jedoch das Schicksal der Ammoniter ändern und die Gefangenen wieder in ihre Heimat zurückbringen. Siebter über Edom fragt Gott, ob es in der Stadt Teman keine klugen Ratgeber mehr gibt, weil ihre gesamte Weisheit völlig verschwunden ist. Achter die Bewohner von Dedan sollen schnell fliehen und sich tief verstecken, da Gott das Verderben über die Nachkommen Esaus bringen wird. Neunter wenn Diebe in der Nacht kämen, würden sie nur so viel stehlen, bis sie zufrieden sind, aber Gott wird Edom völlig leer machen. Zehnter Gott wird alle Verstecke von Esau aufdecken, so dass seine Nachkommen und Nachbarn vernichtet werden und am Ende niemand mehr übrig bleibt. Elfter Gott verspricht jedoch, dass er die Waisen am Leben erhalten wird und die Witwen der Edomiter auf seinen Schutz vertrauen dürfen. Zwölfter da sogar Unschuldige leiden mussten, wird Edom seine Strafe auf keinen Fall vermeiden können und muss die Folgen seiner Taten tragen. 13. Gott schwört bei sich selbst, dass die Stadt Bozra für immer zerstört wird, damit sie ein Ort des Schreckens und der Schande bleibt. 14. Eine Botschaft wurde an alle Völker gesandt, damit sie sich sammeln und gemeinsam in den Kampf gegen Edom ziehen. 15. Gott wird Edom unter den anderen Völkern klein machen, so dass es in der ganzen Welt verachtet und völlig unbedeutend sein wird. 16. Obwohl Edom hoch oben in den Felsen wohnt wie ein Adler, wird Gott es von dort hinunterstürzen, weil sein Stolz es betrogen hat. 17. Edom wird so schrecklich zerstört werden, dass jeder Passant entsetzt sein wird, wenn er das Ausmaß der Katastrophe sieht. 18. Wie Sodom und Gomorra wird Edom völlig zerstört werden, so dass dort in Zukunft kein einziger Mensch mehr wohnen kann. 19. Gott wird wie ein starker Löwe kommen und die Bewohner plötzlich vertreiben, denn niemand kann ihm widerstehen oder ihn zur Rechenschaft ziehen. 20. Hört den Plan Gottes gegen Edom, denn selbst die Schwächsten werden weggeschleppt, bis das ganze Land vor Entsetzen über ihr Schicksal zittert. 21. Die Erde bebt unter dem Lärm ihres Sturzes und man hört den Schrei der Verzweiflung sogar noch am fernen Schilfmeer. 22. Ein Feind wird wie ein Adler über Bozra herfallen, so dass die starken Krieger vor Angst so zittern wie eine Frau bei der Geburt. 23. Über Damaskus, die Städte Hamat und Arpad haben große Angst, weil sie schlechte Nachrichten gehört haben und nun so unruhig wie das Meer sind. 24. Damaskus hat seinen Mut verloren und will fliehen, da Schmerz und Angst die Stadt wie eine gebärende Frau gepackt haben. 25. Es ist traurig, dass die einst so berühmte und fröhliche Stadt nicht rechtzeitig verlassen wurde, bevor das Unglück über sie hereinbrach. 26. Deshalb werden die jungen Männer auf den Straßen sterben und alle Soldaten an jenem Tag vernichtet werden, sagt der Herr. 27. Gott wird die Mauern von Damaskus in Brand setzen, damit das Feuer die großen Paläste des Königs vollständig zerstört. 28. Über Kedar und Hazor, Gott befiehlt dem König von Babylon, diese Völker im Osten anzugreifen und ihre Bewohner zu besiegen. 29. Mann wird ihnen ihre Zelte, Tiere und ihren gesamten Besitz wegnehmen, während überall Schreie der Angst und des Schreckens zu hören sind. 30. Die Bewohner von Hazor sollen schnell fliehen und sich verstecken, weil König Nebukadnezar einen gefährlichen Plan gegen sie vorbereitet hat. 31. Gott fordert den Feind auf, ein friedliches Volk anzugreifen, das ohne Mauern oder Tore in Sicherheit und Abgeschiedenheit lebt. 32. Ihre Kamele und Herden werden gestohlen, während Gott die Menschen in alle Richtungen vertreibt und von überall her Verderben bringt. 33. Hazor wird für immer eine einsame Wüste bleiben, in der nur noch wilde Tiere wohnen und kein Mensch mehr leben wird. 34. Dies ist die Botschaft Gottes über Elam, die der Prophet Jeremia am Anfang der Regierungszeit von König Zedekia erhielt. 35. Gott wird die militärische Macht von Elam brechen, indem er ihre wichtigste Waffe, den Bogen ihrer Helden, vollständig zerstört. 36. Er wird Stürme aus allen Himmelsrichtungen schicken, um die Bewohner von Elam unter alle Völker der Erde zu vertreiben. 37. Gott wird dafür sorgen, dass Elam vor seinen Feinden zittert, und er wird sie mit dem Schwert verfolgen, bis sie aufgerieben sind. 38. Gott wird seinen Thron in Elam aufstellen, um die dortigen Könige und Anführer zu beseitigen und seine Herrschaft zu zeigen. 39. Doch in der Zukunft wird Gott das Schicksal von Elam wieder wenden und die Gefangenen in ihr Land zurückbringen.